Wie ein Delikanle. Ich hab keinen Bock mehr da ranzugehen, ja. Jedes Mal, die Leute rufen mich an, die fragen, wie es mir geht, Digga. Das ist die größte Lüge, Digga, diese Frage. Die fragen, wie es dir geht. Wie soll es mir gehen, Digga? Und dann du sagst, wie es mir geht, danach sagst du irgendeine andere Kopfsache, Digga. Deswegen, ruf mich einfach nicht an, wenn es nicht um Geld geht, Bruder. Fertig aus. Oğlum, ne diyorsun? Anlamıyorum. Türkçe konuş, Türkçe! Muko! Was hast du gemacht, Junge? Ah! Ey! Ey! Frrrr! Ey! Ey! Frrrr! Okay! Ananı sikiyim, para in den Jeans. Muku macht den Beat und das ballert in den Streams. KLK 2, radikaler Style. Ich hab abgefickt und ahnte, dass ich Afrikaner sei. Ah, es geht wieder los, die zweite Platte steht. Wenn's ums Eingemachte geht, bring ich reine Qualität. Eine Mio-Fans, denn ich meine Majestät. Ich empfehle Merkel eine Schweinefleisch-Diät. Bleibe in den Trends, keine Konkurrenz. Steigende Tendenz, deshalb steig ich in den Benz. Mein Manager ruft an, sie puchern um meinen Hack. KLK 13 Mille monatlich gemacht. Im Endeffekt ist es so, es geht mir ums Geld. Und ich bleibe am Ball, so wie Lionel. Ich war zu lange weg, es wird Zeit für mehr. Er geht weiter und weiter, der Hype vermehrt. Ich will nur mein, sie will nur ein Tuch in dein Gesicht, eure Mucke. Für die Szene reicht ein, bis sie alle das letzte, was du hörst, ich steige in mein. Ruf mich nicht an, wenn's nicht um Geld geht. Fick auf neue Freunde, ich bin self-made. Geht's um teure Autos, Schmuck und Viber. Ruf mich an, ich bin erreichbar. Seiten sind auf null, Phonix in den Haaren. Esse Döner, aber trage Rolex an meinem Arm. Baller linke Spur, mein Handy ist auch stumm. Paar Minuten später nimmt die Mandy in den Mund. 23 Zoll, S-Klasse glänzt. Das ist auch der Grund, warum meine Ex an mir hängt. Ficke Bitches mit Billy Boy Kondom. Dank Fenerbahce mache ich mit Tipico Million. Ich zeig dir, wie es geht, ohne guck mir zu. Amenako Domo Noros Puchoju. Guck, ich glänze wie ein schöner Diamant. Heute geh mal rich und gestern Dönerlieferant. Es wird schneller und schneller, ein Sportcoupé. Es wird dicker und dicker, das Portemonnaie. Es wird voller und voller, mein Live-Konzert. Da geht weiter und weiter, der Hype vermehrt. Ich will nur mein, sie will nur ein Tuch in dein Gesicht, eure Mucke. Für die Szene reicht ein, bis sie alle das letzte, was du hörst, ich steige in mein. Ruf mich nicht an, wenn's nicht um Geld geht. Fick auf neue Freunde, ich bin self-made. Geht's um teure Autos, Schmuck und Viber. Ruf mich an, ich bin erreichbar. Ich will nur mein, sie will nur ein Tuch in dein Gesicht, eure Mucke. Für die Szene reicht ein, bis sie alle das letzte, was du hörst, ich steige in mein. Ich will nur mein, sie will nur ein Tuch in dein Gesicht, eure Mucke. Für die Szene reicht ein, bis sie alle das letzte, was du hörst, ich steige in mein. Wie ein Delikanle.